Aufgabe 13a und B. Gut, dann sehen wir uns mal Ihre sonstigen Stärken an. Neben Ihren Abschlüssen und Ihrer Berufserfahrung gibt es einige weitere Punkte, die für die Berufswahl wichtig sind. Zum Beispiel die Soft Skills, also die sozialen Kompetenzen. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie gut mit Kollegen zusammenarbeiten oder arbeiten Sie lieber alleine? Beides kann ich, glaube ich, ganz gut. Manchmal ist es interessanter, in einer Gruppe zu arbeiten, auch wenn selber machen oft schneller geht. Aha, Sie können also auch selbstständig, ohne viel Anweisungen oder Kontrolle arbeiten. Wie empfinden Sie Ihren Kontakt zu Kunden? Nerven die Sie manchmal auch? Natürlich gibt es solche und solche. Aber dann denke ich, der Kunde bringt das Geld. Also gehe ich so weit wie möglich auf sein Anliegen ein. In Situationen, in denen ich sauer werde, lächle ich besonders viel. Aber wenn es doch mal Konflikte gibt, zwischen Ihnen und Kunden oder Mitarbeitern oder auch einem Vorgesetzten, wie reagieren Sie dann? Nun, erstmal versuche ich, ruhig zu bleiben. Ich versuche dann, mich an die Stelle des anderen zu versetzen. Das hilft mir, ihn besser zu verstehen. Oft merke ich, dass nicht ich das Problem bin. Man muss nicht zu allem Ja sagen, aber meistens versuche ich, eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben können. Einen Chef, mit dem es Streit gibt, sollte man natürlich vorsichtiger behandeln. Aber das kann ich auch ganz gut. Was ist mit Situationen, von denen Sie überrascht werden? Werden Sie da schnell nervös? Oder schaffen Sie es, auch bei Stress ruhig zu bleiben? Ich glaube, dass ich da ganz gut den Überblick behalte. In unserem Restaurant haben wir manchmal türkische Hochzeiten, bei denen alles Mögliche passieren kann. Da kann man sowas super trainieren. Gut, und andersherum, ist Ihnen etwas aufgefallen, was Sie bei Ihren bisherigen Arbeiten nicht so gut konnten? Tja, also im Restaurant fällt mir das auf, ich werde unzufrieden, wenn ich tagelang immer das Gleiche machen soll. Gemüse schneiden ist so eine Tätigkeit, auf die ich gut verzichten kann. Das wird mir schnell zu eintönig und langweilig. Und dann passieren mir auch schon mal Fehler. Ja, ich weiß jetzt schon einiges mehr über Sie. Schauen wir mal, was ich Ihnen empfehlen kann.